Wir fliegen nach Jamaika, ein Glas Rum in der Hand. Der Flieger startet durch, nur ab ins gelobte Land. Wir machen eine Reise ans Ende dieser Welt. Wir haben kein Benehmen, doch dafür reichlich Geld. In Jamaika Sonnenschein, Touristen sind nie allein, haben alles inklusiv, fressen, saufen intensiv. Unter ihnen auch Herr Brock, schaut den Mädels unter Druck, findet alles wunderschön, will nie mehr nach Hause gehen. Voll besoffen, furchtbar laut, Brock sich manche dicke traut, schubst er dabei super gut einen Kellner in den Pool. Ja, Brock ist ne frohe Natur und er findet sich komisch nur, nicht ihn jetzt im Zaume hält, denn er fühlt sich King von Welt. Wir fliegen nach Jamaika, ein Glas Rum in der Hand. Der Flieger startet durch, nur ab ins gelobte Land. Wir machen eine Reise ans Ende dieser Welt. Wir haben kein Benehmen, doch dafür reichlich Geld. Damit nicht genug getan, geht Brock an die Bar voran. Doch die findet das gar nicht fein, tritt ihm dann sein Würstchen klein. Weil er jetzt nun Schmerzen haben, singt er wie die Sängerknaben. So ergeht es unser Mensch in der bösen, weiten Welt. Und auch seine Frau geht ran, lacht sich einen Strandboy an. Denn sie hört es schon als Kind, dass Männer hier viel besser sind. Doch die Freude hält nicht sehr, denn nach dem Geschlechtsverkehr juckt es sie ganz furchtbar böse in ihrer heißgelaufenen. Hey, wo ist denn ihre Geldbörse hin? Wir fliegen nach Jamaika, ein Glas Rum in der Hand. Der Flieger startet durch, nur ab ins gelobte Land. Wir machen eine Reise ans Ende dieser Welt. Wir haben kein Benehmen, doch dafür reichlich Geld. Nach zwei Wochen Urlaub dann, sind Brock und Frau am Ende dran. Geld ist futsch, Gesundheit auch, so ist es halt Urlaubsbrauch. Brock bangt jetzt zum Flugzeug ran, freut sich auf zu Hause fein. Auch sein Frau hat jetzt genug, freut sich auf den Arztbesuch. Doch eigentlich war es trotzdem schön und es gibt ein Wiedersehen. Denn der Brock und seine Frau wissen, hier kann man wie Sau sich benehmen ungeniert, als wär man nun zivilisiert. So hat man nur eins im Sinn, ja, hier geht es wieder hin. Wir fliegen nach Jamaika, ein Glas Rum in der Hand. Der Flieger startet durch, nur ab ins gelobte Land. Wir machen eine Reise ans Ende dieser Welt. Wir haben kein Benehmen, doch dafür reichlich Geld. Wir fliegen nach Jamaika, ein Glas Rum in der Hand. Der Flieger startet durch, nur ab ins gelobte Land. Wir machen eine Reise ans Ende dieser Welt. Wir haben kein Benehmen, doch dafür reichlich Geld.